Kapital radikal, bleib am Ball wie Neymar. A7 S-Klasse, Kennzeichen, BTK. Damals hatte ich nix, heute Geld zählen. Jeden Tag, ich komm vom Rapper Mittwoch und wir gehen, der was gegen klar. Ich hab meine Beats, ich rolle durch mein Kies. Was ich rede, das ist echt, was du redest, ist am Knies. Und ich flieh, Berlin-Favela, wir verzeihen keine Fehler. Rolle mit nem Panamera, über meine Mathe-Lehrer. Berlin lebt, Ghetto, wir sind anders. Grüße alle Brattern, die Mannschaft bleibt standard. Sieg echt und echt standard, die Quali muss stimmen. Tja gut, sieh kein Gahar im Kopf, diese Stimme. Und ich schnapp mir paar Millen, ab und zu wird hässlich. Das Leben ist wie Darby, es ballert dich und schmeckt dich. Die Grippe checkt dich, die Feinde besser sehen. Brrra, komm auf die Bühne und sag Berlin nett. Mach sie alle süchtig, du Kollege, du kennst den Brattern. Denn meine Mucke fließt wie Heroin durch deine Adern. Und die ganzen Rapper labern, dass die ganze Gangs beschützen. Reden was und passen, aber schmecken sich um Münzen. Du Kollege, du kennst die Brattern. Seh meine Mucke fließt wie Heroin durch deine Adern. Und die ganzen Rapper labern, lass die ganze Gangs beschützen. Reden was und passen, aber schmecken sich um Münzen. 10 Gramm wird weggeraucht, THC und Jackie Rausch. Verteile Packs im Staub, du bist ein paar Nächte drauf. Steche rein, Treppenhaus. Hol deine Kette raus und schlag ich dir die Fresse auf. Du tust viel weg, ist Haus, lukrativ und echter Song. Bruder, komm von Zelle raus und dann wird direkt geraucht. Keine Argumentation, scheiß auf Diskussion. Wir stoßen euch vom Thron. Aktion, Reaktion, keine zweite Option. Einfach Feinde mit dem Eisenbeton. Push die Preise nach oben, mit reineren Drogen. Galogen, Scheine mit Strophen. 100% keine Aussage. Unsere Welt ist eine grausame. Sie ist dunkel und kennt keine Ausnahme. Drehen rund in den Bench, bis wir auffallen. Mach sie alle süchtig, du Kollege, du kennst den Brattern. Denn meine Mucke fließt wie Heroin durch deine Adern. Und die ganzen Rapper labern, lass die ganze Gangs beschützen. Reden was und passen, aber schleichen sich um Münzen.